gutes Wissen wie die mentale, sowieso, die ich schaffe hier, aber auch die physische Schwerelosigkeit sich anfühlt, um zu sagen können, das ist ein Gefühl, das noch nie jemand erlebt hat und jeder erlebt es auf seine Weise.